Good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. Let's see if we can make it through verse 3 in 10 days. Mal sehen, ob wir es schaffen, in 10 Tagen durch Vers 3 zu kommen. I will do my very best. Ich werde mein Allerbestes geben. Don't worry, I will not bore you. I hope to edify you. Keine Sorge, ich werde dich nicht langweilen. Ich hoffe, ich kann dich erbauen. So yesterday we learned three very simple things. Gestern haben wir drei ganz einfache Dinge gelernt. Every. Jeder. Spiritual. Geistlich. And blessing. Und Segen. That means there's nothing excluded, nothing left. Das bedeutet, nichts ist ausgeklammert, nichts bleibt übrig. Remember, the context is they already have been lavished upon us. Denke an den Kontext. Es ist bereits über uns ausgeschüttet worden. Now the next thing the Apostle Paul says, in the heavenly realm. Als nächstes sagt der Apostel Paulus, in der himmlischen Welt. And this is where some religious people try to convince me. Hier versuchen einige religiöse Menschen, mich zu überzeugen. Saying, see, it's in the heavenly place. It's a blessing that we get one day. Indem sie sagen, siehst du, es ist in der himmlischen Welt. Es ist ein Segen, den wir eines Tages bekommen. It's not a blessing on earth. It's a blessing in heaven and we are not in heaven yet. Es ist kein Segen auf Erden. Es ist ein Segen im Himmel und wir sind noch nicht im Himmel. Well, let's talk about this. Nun, lass uns darüber sprechen. You see, I don't want to talk much about it because in the second chapter Paul talks about this. Ich will nicht viel dazu sagen, denn im zweiten Kapitel spricht Paulus darüber. And since we're doing the whole letter of the Ephesians, we will get to that. Da wir den ganzen Epheserbrief durchgehen, kommen wir auch noch darauf zu sprechen. But in the second chapter, in the sixth verse, Paul says, aber im zweiten Kapitel, im sechsten Vers, sagt Paulus, that we have been seated in heavenly places with Jesus Christ. Dass wir mit Jesus Christus in himmlische Orte versetzt worden sind. So now I have a question for you. Nun frage ich dich. If your blessings are in the heavenly realm and you are in the heavenly realm, then don't you think you are where the blessings are? Wenn deine Segnungen in der himmlischen Welt sind und du in der himmlischen Welt bist, meinst du dann nicht, dass du dort bist, wo die Segnungen sind? Of sure you are. Natürlich bist du das. Then people say something else to me. Dann sagen die Leute noch etwas anderes zu mir. But Reinhard, you cannot apply this to material things. Aber Reinhard, du kannst das nicht auf materielle Dinge anwenden. Because heaven is a spiritual world. Denn der Himmel ist eine geistliche Welt. So the blessings that God has already given us are joy, are peace, are righteousness. Die Segnungen, die Gott uns bereits gegeben hat, sind also Freude, Frieden und Gerechtigkeit. But they are nothing else. Aber nichts anderes. Well, aren't the streets in heaven made of gold? Nun, sind die Straßen im Himmel nicht aus Gold? So if the streets in heaven are made of gold and every blessing in heaven is yours already, why can't you get the gold for yourself? Wenn also die Straßen im Himmel aus Gold sind und jeder Segen im Himmel bereits dir gehört, warum kannst du das Gold nicht für dich selbst bekommen? Every heavenly blessing is yours. There's nothing to be given to you. Jeder himmlische Segen gehört dir. Es gibt nichts, was dir gegeben werden muss. And now comes the really important part. Nun kommt der wirklich wichtige Teil. And it's the next two words that Paul uses. Und zwar die nächsten beiden Worte, die Paulus benutzt. Has already. Ist bereits. Actually, we need to use three words. Has already been. Eigentlich müssen wir drei Worte nehmen. Ist bereits geworden. God is very clear here and he's putting everything into the past. Gott ist hier sehr klar und er setzt alles in die Vergangenheit. God has a completed an act and a completed act is a done deal. Gott hat eine Handlung vollendet. Eine vollendete Handlung ist eine erledigte Sache. So many people, they hate their past. So viele Menschen hassen ihre Vergangenheit. And they constantly live as victims of their past. Und leben ständig als Opfer ihrer Vergangenheit. And I keep telling people, look, the past is the past. Just stop worrying about what happened in the past. Ich erkläre den Leuten immer wieder, schau, die Vergangenheit ist Vergangenheit. Hör einfach auf, dir über die Vergangenheit Gedanken zu machen. And here's what I've learned. Ich habe Folgendes gelernt. If you would put less focus on the mess that happened in your past, wenn du dich weniger auf das Schlamassel in deiner Vergangenheit konzentrieren würdest, and would put more focus on what happened in the past of Jesus 2000 years ago, und mehr auf das, was in der Vergangenheit von Jesus vor 2000 Jahren geschehen ist, that he did on your behalf so that you can have a great life today, was er stellvertretend für dich getan hat, damit du heute ein großartiges Leben führen kannst, your life would be so much better, wäre dein Leben so viel besser. So every time you worry about your past, stop yourself worrying about it and look at the past of the cross. Jedes Mal, wenn du dir Sorgen um deine Vergangenheit machst, höre auf, dir darüber Sorgen zu machen und schaue zurück auf das Kreuz. Because it happened when Jesus finished his work. Denn es geschah, als Jesus sein Werk vollendete. And remember, denk daran. Past tense means it is a completed action. Die Vergangenheitsform bedeutet, dass es eine abgeschlossene Handlung ist. And I've said it yesterday. Ich habe es gestern schon gesagt. But I'm gonna repeat it again. Aber ich wiederhole es noch einmal. If you don't experience what the Bible clearly says is yours in Jesus Christ, don't blame the Bible, nor blame God. Wenn du nicht erlebst, was dir laut Bibel in Jesus Christus gehört, gib weder der Bibel noch Gott die Schuld. You must change your life. Du musst dein Leben ändern. So that it can become your experience. Damit es zu deiner Erfahrung werden kann. And I really enjoy how the Passion continues to express this. Mir gefällt sehr gut, wie die Passion-Übersetzung dies weiter zum Ausdruck bringt. It says, has already been lavished. Sie sagt, ist bereits ausgeschüttet worden. Lavished in the English language is a word that's very rich. Ausgeschüttet ist in der englischen Sprache ein sehr facettenreiches Wort. I'm not even sure if we have a word for this in Portuguese. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob wir im Deutschen ein Wort dafür haben. Because it's more than poured out. It's poured out very richly, extravagantly. Denn es ist mehr als ausgeschüttet. Es ist sehr reichlich ausgegossen, verschwenderisch. So God has already poured out upon you. Gott hat also bereits über dir ausgeschüttet. Every single blessing that exists in the heavenly place. Jeden einzelnen Segen, den es im Himmel gibt. And a lot of Christians don't find the strength or the faith to experience this, and I will explain to you why. Aber viele Christen finden nicht die Kraft oder den Glauben, um das zu erleben. Ich erkläre dir warum. Because of the very next sentence that Paul says. Wegen des nächsten Satzes, den Paulus sagt. Or shall we say, because of the very next statement. Oder sagen wir, wegen der nächsten Aussage. As a love gift. Als ein Liebesgeschenk. So many Christians, they don't understand how much God loves them. So viele Christen verstehen nicht, wie sehr Gott sie liebt. So they don't find the faith to appropriate these wonderful rich blessings. Deshalb finden sie nicht den Glauben, um sich diese wunderbaren, üppigen Segnungen anzueignen. Do you remember when I told you? Weißt du noch, wie ich dir sagte? You will always act according to your perceived identity. Dass du immer nach deiner wahrgenommenen Identität handelst. So if your heart doesn't believe that you are worthy of all these rich blessings, you're not going to believe for them either. Wenn dein Herz nicht glaubt, dass du all dieser großartigen Segnungen würdig bist, dann wirst du auch nicht an sie glauben. And this is so important that I will talk some more about it tomorrow. Dieser Punkt ist so wichtig, dass ich morgen noch mehr darüber sprechen werde.